denn die Verkaufserlöse aus den Immobilien und die Mieteinnahmen wuchsen nicht in derselben Geschwindigkeit wie die Zins- und Tilgungskosten für Benkos Immobilienkaufrausch. Die hohen Gewinne resultierten vor allem aus bilanziellen Aufwertungen. Sie kamen nicht in Cash beim Unternehmen an, sondern waren Hoffnungswerte. Man musste daran glauben, dass die Immobilien bei einem späteren Verkauf auch tatsächlich den hohen Preis erzielen würden, mit dem sie in der Bilanz standen. Das spektakuläre Wachstum der Immobiliensparte Prime, die ausweislich einer Investorenunterlage innerhalb von nur 2,5 Jahren den Wert ihres Immobilienbestands auf 11,5 Milliarden Euro verdoppelt hatte, brachte also hohe Risiken mit sich. Wenn Finanzexperten René Benko intern auf die Gefahren hinwiesen, bügelte er die Zweifler gerne mit dem Satz: "Ich bin Unternehmer, nicht Unterlasser" ab. Die Risiken müssten dem Gründer und Zahlenzauberer allerdings gut bekannt gewesen sein. Er ging sie anscheinend bewusst ein, um weiter schnell wachsen zu können. Wie angespannt die finanzielle Lage der Signa Prime und damit die des ganzen Konstrukts namens Signa bereits 2019 tatsächlich war, zeigt in aller Deutlichkeit ein Papier, mit dem die Großbank Credit Suisse im September 2019 institutionellen Investoren eine 300 Millionen Euro schwere Anleihe andiente. In dem Preliminary Offering Memorandum Strictly Confidential führte die Signa die Gefahren 2019 detailliert auf mehr als 30 Seiten auf, weil es anders nicht ging. Gegenüber dem Kapitalmarkt ist ein hohes Maß an Transparenz Pflicht, sonst drohen Klagen, und zwar von professionellen großen Akteuren wie Hedgefonds. Deshalb nennt die Signa in dem Papier allgemeine Risiken wie steigende Zinsen in aller Deutlichkeit. Man erwarte, dass die Europäische Zentralbank schließlich mit steigenden Leitzinsen auf die ökonomische Lage reagieren werde und spricht von drohenden, erheblichen nachteiligen Auswirkungen. Ein Zinsanstieg werde die gesamte Immobilienbranche treffen, wurde prognostiziert und tat es dann auch, wie die zahlreichen Pleiten in der Immobilienbranche ab 2023 zeigen. Der Bericht für die Anleihe benennt allerdings auch sehr spezifische Risiken der Signa, und dabei treten Überraschungen zutage. So kamen 2019 knapp 50% der Mieteinnahmen allein von Häusern, die Benko Karstadt und der Luxusgruppe KDW vermietet hatte. Das Handelsgeschäft musste also um jeden Preis laufen, weil die Signa keinesfalls auf diese Mieteinnahmen verzichten konnte. Einen wichtigen Teil seiner Gruppe hatte Benko somit auf die Existenz von Warenhäusern gebaut, die weder damals noch später je Gewinne aus ihrem Geschäft erzielen sollten. Dass Corona in wenigen Monaten zur Schließung aller Häuser führen würde, konnte damals keiner wissen. Aber Benko missachtete grob die alte Unternehmerweisheit, dass man nie alle Eier in ein Nest legen sollte. Dass er und niemand anders die Entscheidung traf, geht zumindest indirekt aus dem Dokument hervor. Denn da wird als ein weiterer der Risk Factors auch die Person René Benko genannt. Signa Prime ist abhängig von der Expertise, dem Engagement und der Leistung von Herrn René Benko und einer limitierten Anzahl von Schlüsselmitgliedern seines Managements, heißt es da. Interessant für die Frage der strafrechtlichen Verantwortung könnte auch ein anderer Passus sein, der die Person des Unternehmers heraushebt. René Benko, der Gründer der Signa-Gruppe, berät Signa persönlich in strategischen Fragen und bei der Suche nach Deals. Kurz gesagt, ohne den Gründer geht anscheinend nicht viel, auch wenn er kein Geschäftsführer mehr ist. Er scheint, anders als sonstige Berater, nicht austauschbar zu sein. Die Anleihe wurde letztlich nicht gezeichnet, es fanden sich nicht genug Investoren oder man konnte sich auf die Höhe des Zinssatzes nicht einigen. In dem Memorandum wird der Zinssatz noch offen gelassen, er sollte wohl erst nach der Rückkopplung mit potenziellen Interessenten festgelegt werden. So viel Offenheit wie in der Investorenunterlage, war den Geschäften der Signa letztlich aber nicht zuträglich. Benko war damit weiter vor allem auf klassische Bankkredite, Genussscheine und Mezzanine und seine reichen Investoren angewiesen, die oft nicht so genau nachfragten. Die meisten seiner Anteilseigner schwiegen und genossen die Dividenden. Sie sahen die hohen Wertsteigerungen ihrer Anteile auf dem Papier, nahezu eine Verdreifachung innerhalb von 5 Jahren, sie sahen die oft erstklassigen Immobilien und die auch dank der Indexmieten regelmäßig ansteigenden Mieteinnahmen. Nur einer entschied sich zur rechten Zeit, Benko den Rücken zu kehren. Wendelin Wiedeking, der frühere Porsche-Chef und einer seiner ersten Investoren mit einem untadeligen Ruf. Ihm wurde es 2016 offensichtlich mulmig, zumal er als Aufsichtsrat der Signa Prime Selection auch strafrechtliche Folgen für etwaiges Fehlverhalten der Firma befürchten musste. Wiedeking vermutete als erster, womöglich sogar zu früh, ein Schneeballsystem. Dass also die Signa ihre hohen Dividenden nur zahlen konnte, weil sie immer wieder frisches Geld von Banken und privaten Geldgebern einwarb. Vor allem aber ärgerte sich Wiedeking darüber, dass Benko ihm nicht die gesamten Zahlen präsentierte. Und er drohte mit einer Sonderprüfung, die er als Aufsichtsrat durchsetzen wollte, wie er in Gesprächen mit diversen Medien sagte. Ich hatte als Anteilseigner den Verdacht, dass die von Herrn Benko präsentierten Zahlen nicht zu den laufenden Geschäften passten, sagte Wiedeking im Rückblick. Ich habe ihn mit Fragen konfrontiert, die er für mich nicht hinreichend beantworten konnte. Er konnte oder wollte mir keine befriedigenden Antworten geben. Deshalb haben sich unsere Wege getrennt. Im Nachhinein muss ich angesichts der mittlerweile vorliegenden Erkenntnisse und Vorwürfe gegen Signa davon ausgehen, dass meine Befürchtungen alle berechtigt waren.